Du kannst was verändern. Nicht nur mit Taten, nein auch mit Worten. So streck die Faust in die Luft. Du kannst was verändern. Morgen nach dem Aufstehen geht's los. Frisch ausgeruht. Auf in den Kampf. Und das Pali bleibt oder auf den Müll. Dieser Text ist derbe politisch. Rüttelt euch auf, werdet mal kritisch. Ey.